allen Stücken, in allen Stücken, dem Himmel gleiche, dem Himmel gleiche geht der Weg. In allen Stücken, in allen Stücken, dem Himmel gleiche, dem Himmel gleiche geht. Erwäge, wie sein Luggefährt errücken, in allen Stücken, dem Himmel gleiche geht. Erwäge, erwäge, sein blutgefärbter Rücken in allen Stücken, in allen Stücken, im Himmel gleiche, im Himmel gleiche

mich stuhl an der Stätte, die da heißet Hochpflaster, auf Hebräisch aber Gabata. Es war aber der Rüsttag in Ostern und die sechste Stunde, und er sprich zu den Juden: Sehet, das ist euer König. Sie schrien aber: und er trug Kreuzer Siege, eure Wohlfahrt blüht aller, eure Wohlfahrt blüht aller. Die hohen Priester der Juden zu Pilato: Scheine!